Hey Leute, hier ist euer Hannes und mir ist so langweilig. Es gibt schon wieder nichts zu feiern. Wenn es nichts zu feiern gibt, feiern wir, dass es nichts zu feiern gibt. Wenn es nichts zu feiern gibt, feiern wir, dass es nichts zu feiern gibt. Ich vermisse den Ballermann, ich vermisse die Playa. Ich vermiss jedes Festival und so manch geile Feier. Denn wenn einfach nichts mehr geht, keine Party am Start, dann dreh diesen Song hier auf und schon geht es richtig ab. Denn sobald der Beat erklingt, jeder nur noch springt. Hab dein Lieblingsverein verloren, ist kein Geld auf der Bank, geht dein Schatzi schon wieder fremd und das schon jahrelang. Ist dein Glas schon wieder leer und die Bar macht gleich zu. Scheißegal, hör den Song dir an und schon geht es ab im Nu. Denn sobald der Beat erklingt, jeder nur noch springt. Wenn es nichts zu feiern gibt, feiern wir, dass es nichts zu feiern gibt.